herzlich willkommen zum Uncast Episode 184. Dicht gepackte News erwarten euch und mal wieder in den Themen, wieder mal was zum Abhörskandal. Ja, ich komme halt manchmal nicht drum herum, auch wenn ich es immer wieder probiere, aber so kurz möchte ich das zumindest mal umreißen heute, muss ich das umreißen heute. Und ich komme dann aber auch, wie gesagt, schnell zu den News, weil da gibt es jede Menge und viel. Auch die Community war diesmal sehr aktiv wieder. Und natürlich die App der Woche, wie immer, doch zuerst Themen Hangouts. Adieu, ich habe mich von Hangouts verabschiedet. Der Chatdienst von Google ist leider nicht mehr sicher, wie so vieles. Ja. Deswegen werde ich, habe ich ja auch schon in der Vergangenheit angekündigt, auch auf meiner auf meinem anderen Podcast, werde ich halt in Zukunft alle Services, die private Daten beinhalten, von den US-Servern wegziehen auf, sag ich mal, nähere Server geben oder auf Server, bei denen man weiß, dass die Regierung das aktiv unterbindet. Ja. Ob das gelingt, ist natürlich eine andere Frage. Die, das Abhören der Daten oder das Ausspionieren der Daten beispielsweise ist Island so ein Kandidat. Ja. Die haben eindeutige Gesetze und ein besonderer Schutz der Benutzer, wie es selbst in Deutschland nicht vorhanden ist. Und Hangouts ist, da werden eben Daten gespeichert auf US-Servern. Wir wissen ja, dass die NSA Google-Server, innere Google-Server-Kommunikation abgehört hat und auch offenbar noch tut. Sagen darf Google nichts davon. Müssen auch abstreiten, dass es eben auch Anweisungen gibt, beziehungsweise dass eben auch hier wesentlich Daten von der NSA beispielsweise oder aber auch vom GCHQ abgezogen werden. Das darf eben Google nicht sagen. Und das bringt mich natürlich zu der einzig logischen Schlussfolgerung, einen Chat zu nutzen. Das hatte ich ja auch schon mal vorgestellt hier groß, deswegen möchte ich da nicht weiter drauf rumreiten, über Xabber mit OTR, Verschlüsselung. Und es nutzt ja auch Perfect Forward Secrecy, von daher ist das ein recht sicheres Kommunikationsmittel. Sicherer als die meiste E-Mail-Kommunikation, definitiv. Und damit heißt also für mich Hangouts adieu, abgeschaltet und wird nicht mehr eingebucht. Der Schritt fiel mir nicht leicht. Ja. Ich habe nämlich zwar fast alle Bekannten rübergezogen, aber leider nicht alle. Ja. Manche geben halt auf ihre Daten keinen Pfifferling. Was ich auch teilweise verstehen kann. Man fragt sich natürlich schon, wie viel Aufwand ist man bereit zu tun, um seine relativ unwichtigen Daten zu schützen. Ja. Wenn man denn denkt, dass sie unwichtig wären. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch daran denken, dass man eventuell nicht so viel weiß von dem Gegenüber. Ja? Ihr wisst ja nicht, was ich alles so treibe. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall handeln oder gehandelt werden. Ja? Das ist der nächste Punkt. Denn es ist einfach so, dass entweder handelt man jetzt und verschlüsselt seine Daten oder man wird selbst zum Objekt nicht nur eben der Geheimdienste, sondern unter Umständen auch von Firmen. Wir haben das früher zu locker gesehen, aber gleichzeitig auch haben wir vergessen, da habe ich auch immer davor gewarnt, ja. Ich habe immer, das könnt ihr nachlesen, nachhören, vor allem in der Rios Wochensicht, ja, schon vor Jahren gesagt, wir stürzen uns zu stark auf die Firmen. Google ist um unsere Datensicherheit sehr, sehr besorgt. Ja. Denn sie wollen die Daten haben. Und es ist ihr Kapital dafür zu sorgen, dass die Daten bei Google auch sicher sind. Von daher würde man denken, das ist ja toll, Google ist toll, ja, Google schützt uns. Das stimmt auch, aber sie können eben nicht mehr schützen, sobald die Regierung der USA oder auch andere Regierungen Einfluss nimmt. Auch wenn eine deutsche Regierung oder eine englische Regierung oder sonst irgendwie Anfragen stellt an den, sag ich mal, Teil von Google in dem Land, dann kann Google nicht sagen, nö, wir geben die Daten nicht raus. Das geht nicht. Ja, das würde Konsequenzen haben. Ja, bis in den USA, habe ich ja schon gesagt, bis zu Anklage wegen Spionage der Vorstandsmitglieder, auf die auch die Todesstrafe steht. Es hört sich lächerlich an, ich find's auch lächerlich, aber es ist Realität. Und deswegen werden natürlich die Firmen genau das tun, was sie immer tun, mit der Regierung zusammenarbeiten. Die müssen ja laut Gesetz auch. Ja, es ist nun mal so. Und deswegen ist es immer wichtig, dass man nicht aus den Augen verliert, wohingehend man die Daten besonders schützen muss, nämlich gegenüber die Regierung. Und da sind auch alle Datenschutzgesetze eigentlich erstmal gemacht worden, um zu verhindern, dass die Regierung die Daten abgreifen kann. Ja. Und wir haben uns zu sehr drauf fokussiert, wir haben immer so sehr auf Google geschimpft, ja, Google mit unseren Daten, Google die Datenkrake, bla bla bla. Ja, und haben vollkommen aus dem Hintergrund, aus dem Sichtfeld vergessen, wo es denn eigentlich wichtig ist, ja, wenn jemand die Daten hat. Ja. Wenn Google weiß, ja, dass ich zum Beispiel mit irgendeinem, den ich nicht weiter kenne, ja, im sozialen Netzwerk verbunden bin, ja, und mit dem auch Nachrichten austausche, die vielleicht ganz harmlos sind, ja, aber der Typ steht dann auf irgendeiner Liste von den meistgesuchten Terroristen, ja, ich habe keine Ahnung davon, dann interessiert es Google, ehrlich gesagt, einen feuchten Kehricht. Das interessiert Google nicht. Das interessiert aber die Regierung. Und schon kommt man in den Sumpf rein. Auch, was sich jetzt letzte Woche auch wieder gezeigt hat, ich weiß nicht mehr auf welcher Veranstaltung, dann geht ja jede Veranstaltung Richtung NSA-Skandal, gezeigt wurde, dass eben das Analysieren durch Algorithmen, wo man weiß, dass diese Algorithmen tatsächlich dafür eingesetzt werden, ja, auch Leute zu Unrecht verdächtigt. Ja. Zum Beispiel wären bekannte Blogger aus Deutschland eine Gefahr für die nationale Sicherheit und würden laut diesem Algorithmus und werden vielleicht auch eingestuft als extrem gefährlich. Das weiß man nicht. Das ist ja alles im Geheimen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Schützt eure Daten, ja, oder ihr werdet fertig gemacht, ihr werdet ausgenutzt. Das hängt an euch. Niemand kann euch zwingen, die Daten zu schützen, ja. Und wenn ihr das tut, dann ist es auch sehr, sehr kompliziert. Und es heißt auch Arbeit für euch, ja. Und ihr müsst halt selbst entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. In dem Fall, Hangouts bei mir abschalten, das bedeutet, wer mit mir chatten will, der braucht XMPP mit OTR-Verschlüsselung. Wenn er das nicht hat, kann er mit mir nicht mehr kommunizieren. Besser, als wenn er es nicht hat, kann mit mir kommunizieren und hat vielleicht dann irgendwann mal Konsequenzen dazu davon zu fürchten. Firefox oder Mozilla, ja, hat auch jetzt quasi gehandelt. Der Spionageskandal zeigt also Wirkung. Firefox, Mozilla, ja, ist ja auch ein US-Unternehmen im Prinzip. Von daher sind sie genau wie alle anderen US-Unternehmen eben zum Schweigen verpflichtet. Aber Mozilla geht da einen anderen Weg. Sie rufen Sicherheitsexperten, unabhängige Sicherheitsexperten aus der ganzen Welt dazu auf, selbst den Firefox-Quellcode unabhängig zu kontrollieren, um eventuelle Hintertüren der NSA oder anderer Geheimdienste zu erkennen und zu melden, damit dieser dann eben beseitigt werden kann. Ja. Und schon alleine diese Ankündigung von Cheftechniker Brandon Elch bei Mozilla Andreas Gall, der Vizepräsident für Forschung und Entwicklung, zeigt, dass Firefox oder Mozilla mit Firefox den Datenschutz sehr ernst nimmt und auch dieses Problem mit der Spionage, mit der Datenspionage, dass hier eben was getan wird. Und von daher muss man natürlich schon sagen, gibt es in Firefox einen deutlichen Vorteil gegenüber allen anderen Browser. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel auf der Seite prison-break.org, eine Seite, wo man also Hilfe findet, Tools, mit denen man eben sich möglichst geschützt durchs Netz bewegen kann, so, eben so wie es eben geht, ja. Da findet man eben dann als Browser, als empfohlener Browser, eben quasi nur noch den Firefox. Ja. Und das mit gutem Grund. Es gibt zwar ja andere Variationen, aber die basieren eben meistens auf Firefox. Beispielsweise wurde hier genannt Mozilla Firefox, John Doe Fox, ja, ein speziell angepasstes Paket von Firefox und das Tor Browser Bundle, das ebenfalls auf dem Firefox basiert. Und proprietäre Browser scheiden ja, wie Google Chrome oder Opera, scheiden schon per se gleich von vornherein aus. Ja, weil man kann sie gar nicht kontrollieren, das geht ja gar nicht. Und dementsprechend können sie auch niemals als sicher gelten. Ja, ganz einfach, schon von der Grundlage her weg. Geht nicht. Und deswegen Hut ab von Mozilla Shop, die kriegen auch keine Probleme deswegen, ja. Blackphone bietet dann noch die Möglichkeit, hardwaremäßig was zu tun. Ja, da soll es demnächst, ja, nächsten Monat soll es auf dem Mobile World Congress hier viele Neuigkeiten geben zu dem Blackphone. Ja, das ist ein Zusammenschluss von Geeksphone und Silent Circle. Geeksphone ist hier bekannt, steht im Artikel, als früher CyanogenMod-Unterstützer. Und Silent Circle dürfte vielleicht noch ein Begriff sein von dem Dienst, der vorsorglich abgeschaltet hat, ja, weil er, und das hat er auch öffentlich gesagt, nicht mehr garantieren kann, dass die dieser, ja, mit PGP geschützte E-Mail-Service sicher ist, denn er könnte gezwungen werden, die Schlüssel herauszugeben. Das ist auch der Macher von PGP, ja, Phil Zimmerman, der da hinter steht. Und da darf man also erwarten, dass ein abhörsicheres Phone herauskommt, alle Wahrscheinlichkeit nach auf Android-Basis, beziehungsweise es wird eine Android-Basis sein, das steht schon fest, ja. Das nennt sich Private OS, also ein Fork, der eben voll abgesichert ist. Auch hier ist Phil Zimmerman der Kopf des Unternehmens und da wird man also sehr gespannt sein dürfen, was und in welchem Ausmaß da dann eben die Sicherheit gewährleistet wird bei dem Phone. Es wird sicherlich noch einiges geben und ich kann euch nicht versprechen, dass nicht hin und wieder mal das Thema auflaggern wird. Ja. Aber ich möchte es für heute auf jeden Fall schon mal damit bewenden lassen und kommen zu den News. Da gibt's nämlich auch einiges. Zum Beispiel ein Test, den ich gemacht habe für die Marley In-Ear-Kopfhörer. Die habe ich mir nämlich mal geleistet. Ja, normalerweise gebe ich nicht gerne für Kopfhörer viel Geld aus. Ich brauchte aber mal einen richtig guter, vor allem der auch die Töne von außen blockiert. Also einer mit einer möglichst guten Abschirmung für Töne nach draußen. Eigentlich wollte ich ja einen elektronisch geregelten Noise Cancellation Kopfhörer haben, also das heißt einer, der die Außengeräusche scannt, phasenversetzt mit einspielt und dann eben somit die Hintergrundgeräusche rausfiltert. Ich habe früher mal sowas gehabt, das war eigentlich ganz gut. Die sind aber ziemlich selten geworden in letzter Zeit und als In-Ear-Kopfhörer ist sehr, sehr schwer zu finden. Schade eigentlich, denn die Kombination von guter Isolation durch die In-Ear-Kopfhörer plus einer Noise Cancellation wäre eigentlich das Ultimative meiner Meinung nach. Aber entweder gibt es da technische Probleme, die ich jetzt nicht überblicken kann, oder eben es gibt keine Nachfrage dafür. Auf jeden Fall habe ich dann mal rumgeguckt und ja, das war mir alles viel zu teuer. Ja, kauft man keinen Kopfhörer für 100 Euro, die halten bei mir normalerweise nicht lange, weil die einen ziemlich harten Einsatz haben. Ja, immer. Ja, und dann bin ich mal zufälligerweise in einem Geschäft auf die Kopfhörer von House of Marley gestoßen. Ja, und da hat es mir ein In-Ear-Kopfhörer besonders angetan. Und das Beste daran ist, der hat noch eine Steuerung, ja, 3-Tastensteuerung, wobei leider bei den Android-Geräten nur die eine Taste funktioniert. Bei HTC könnte es sein, dass auch die anderen Tasten funktionieren. Das kann ich aber jetzt nicht sagen, konnte ich nicht testen. Auf jeden Fall Rufannahme-Taste, ja, entsprechend dann auch für einen Track anzuhalten und Doppelklick für einen Track vorzuspulen, ja, also vorzuspringen. Ja. Diese Funktionen sind aktiv und die Noise oder die Schallisolation, ja, ist wirklich gut. Das erste Kopfhörer reingemacht, ohne irgendwas abzuspielen am Smartphone, reingesteckt und sieh da, das Gebabbel von den Leuten, ja, kaum noch zu hören, sehr schön, ja, Fahrgeräusche von den Autos draußen, deutlich abgemildert und damit auch der Rest von dem ganzen Hintergrundszenario ziemlich gut isoliert. Ja, wenn man dann den Ton einschaltet, hört man wirklich von den Hintergrundgeräuschen kaum noch was. Und was mir sehr positiv aufgefallen ist bei dem Teil, selbst geringe Lautstärken werden recht laut übertragen. Das bedeutet also, zum Beispiel habe ich das getestet abends, ja, wenn es wirklich ganz ruhig ist. Und da ist, wenn ich den Equalizer vom Handy auf normalen, also auf Normalstelle oder auf Flat, ja, dann ist mir die kleinste Lautstärkenstufe, ja, zum Beispiel zum Einschlafen, noch zu laut. Da musste ich den Equalizer runterdrehen. Es ist natürlich abends nicht besonders gut, wenn man so empfindliche Ohren hat. Ja, ich habe sehr, sehr empfindliche Ohren leider. Und da musste ich das halt schon ziemlich runterschalten mit dem Equalizer, dass ich da überhaupt noch einschlafen kann damit. Ja. Aber draußen ist es natürlich sehr, sehr gut, dann hat man sowieso nicht die kleinste Lautstärkestufe, auch nicht mit dem Kopfhörer. Ja, aber da kann man schon sehen, dass selbst bei der Hälfte von der Lautstärkeregelung, dass man da richtig noch was hört von der Musik, ohne dass man die Geräusche draußen hört, aber eben guten Klang hat. Zum Klang ist natürlich was zu sagen. Der Kopfhörer, den habe ich bei Amazon, sage ich jetzt einfach, für knapp 20 Euro gekauft. Jetzt kratzt ja schon den Kopf, das kann ja nichts Gescheites sein. Gut, also erstmal, der Kopfhörer kostet normalerweise Straßenpreis knapp, ich glaube entweder 30 oder 35 Euro. Ja. Aber es ist eigentlich, muss man ganz klar sagen, für den Preis ein klasse Sound. Natürlich wird das nicht mithalten können mit den ganz teuren In-Ear-Kopfhörer beispielsweise von Sennheiser. Das wird definitiv nicht sein. Ja. Aber es bringt für das Smartphone, ja, und für ein Tablet ein paar besondere Schmankerl. Und zwar hat nämlich dieses House of Marley. Das ist eine Firma, die hat eine eine Lizenz, ja, um eben mit Bob Marley hier zu werben. Ja, und gleichzeitig nutzt das die Firma, um ein Image aufzubauen, als eco-friendly, ja, also als Natur bewusst, ja, als umweltbewusst und kann eben auch das damit belegen, dass sie zum Beispiel bei den Materialien hochwertige beziehungsweise leicht recycelbare Materialien benutzen. In der Tat sind diese In-Ear-Kopfhörer, die ich habe, aus Holz. Nicht lachen, die sind aus Holz, das Gehäuse außenrum, tatsächlich. Entsprechend stylisch sieht es natürlich dann aus, ja. Natürlich sind innen die Membranen aus Aluminium, recycelbaren Aluminium, schreiben die hier, ja. Das Kabel ist mit einem Stoffgewebe umkringelt, damit sich das Kabel nicht verheddert. Und ich kann euch sagen, das funktioniert. Selbst wenn sich mal irgendwie was vertrudelt, ja, einfach nur entlang streichen, es ist wieder glatt. Es ist fantastisch. Warum wird sowas nicht an jedem Kopfhörer genutzt? Offenbar ist es ja nicht so teuer, schon könnten diese Kopfhörer nicht so günstig angeboten werden. Der Sound ist genau richtig für Smartphone. Allerdings, das sage ich auch, nicht für jeden Musikgenuss. Bob Marley, Reggae. Ja, mehr brauche ich, glaube ich, nicht dazu zu sagen. Und da wird vor allem tiefe Bässe, gute Höhen, aber so im mittleren Bereich, ja, nicht ganz so viel Power erwartet. Und genau so sind die. Aber genau dieses Profil ist eigentlich recht gut, würde ich sagen, am Smartphone, die meistens eben bei den tiefen Schwächen haben. Und ich kann euch sagen, selbst ohne Bassboost, ja, brummt das Teil hier richtig heftig im tiefen Bereich. Aber nicht so, dass es verzerrt. Und das ist auch wichtig. Ich weiß nicht, wie die Jungs das hinbekommen haben, ja, für so wenig Geld einen Kopfhörer so zu bekommen. Aber es war dann letztendlich der ausschlaggebende Grund, warum ich das hier mal erwähne. Wenn ihr also einen guten Kopfhörer sucht für euer Android, schaut euch das mal an. Ich habe jetzt das Modell Marley Jammin Collection getestet. Moment. Der In-Ear-Kopfhörer Smile und das, ich habe auch ein Farbmodus gibt's da auch, also verschiedene Farben gibt's da. Das ist jetzt da das Farbmodus Rasta, ja, passt ja. Und Vorsicht von diesem Smile, ja, gibt's auch noch einer ohne Tasten zum Annehmen. Das hier ist jetzt der mit Tasten, für das Smartphone natürlich ideal. Also, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr basslastigen Sound mögt, ja, der aber auch nicht die Höhen vernachlässigt, aber im mittleren Bereich dann eben sehr dezent ist, ja, da muss ich sagen, hammerhart, ja. Hört euch das Teil mal an. Ja. 399 Euro, was sagt euch das? Das ist der Preis für das Moto X in Deutschland. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ja, ihr wisst ja, ich bin skeptisch, was das Moto X betrifft, weil es ein ja gerade noch so ein Mid-Range-Handy ist. Ja, zumindest hat man eben wesentlich mehr erwartet von dem Handy. Aber in den USA hat es natürlich einen unschlagbaren Preis. Ja, bei uns wird das Handy jetzt rauskommen, das Moto X, für sage und schreibe 399 Euro ohne Vertrag. Das ist absolut der Hammer. Die Kollegen in den USA von Android Central haben, nachdem sie den Preis erfahren haben, sich sofort geäußert dazu und gesagt, also sie würden das Handy, das ist jetzt schon über ein Jahr alt, ja, sie würden die nicht kaufen. Ja, ist nicht über ein Jahr alt, sondern ist fast ein Jahr alt. Die würden das jetzt nicht mehr kaufen zu diesem Preis. Ende. Ja, das ist einfach zu heftig. Es ist ein gutes Gerät, aber nicht für 399 Euro. Für 399 Euro kriegt ihr ein richtiges Smartphone, das Nexus 5. Sorry. Lightning Browser hat ein großes Update gemacht. Ja, bei dem Browser. Das war auch dringend notwendig. Beispielsweise wurde jetzt hinzugefügt eine Suchfunktion für die Seite. Ja, leider gab es das tatsächlich nicht. Also die Seite, die gerade angezeigt wird, gab es keine Suchfunktion auf der Seite. Und das war wirklich übel. Braucht man ja dann doch, vor allem auf dem Smartphone, wenn man mal da eine Webseite anguckt und möchte dann dort eine Information rauspicken. Und jetzt wurde eben dieses neu überarbeitet, damit das funktioniert. Gleichzeitig wurde ein neues Interface eingeführt, basierend auf dem Holo-Interface. Auch das sehr, würde ich mal sagen, erforderlich gewesen. Ja. Standardmäßig kann der Lightning Browser eingestellt werden, dass es zum Beispiel bei Startpage sucht und nicht bei google.com, aber Startpage bringt alle Ergebnisse von google.com nur über einen Proxy anonymisiert. Auch das ist interessant, auch DuckDuckGo können die auswählen. Dann die Größe von dem Browser ist natürlich absolut phänomenal. Das kommt daher, weil es das bestehende WebKit benutzt, ja, aber in einem recht guten, schlanken Gewand, ja, und dementsprechend auch dann nochmal die Sicherheit verbessert. Wie gesagt, die Größe ist also wirklich absolut arg. Ich glaube, das ist nur ganz, ich sehe das hier leider nicht mehr, weil ich das schon installiert habe. Oh, dann kriege ich die Größe nicht mehr angezeigt. Mensch, also ich muss schon sagen, der Android Store ist in manchen Sachen wirklich kontinuierlich verschlechtert worden. Ich kann nicht mehr sehen, wie groß die Datei ist. Naja, egal. Okay, auf jeden Fall ist sie total klein, kann auf jedes Handy, auch Low-End-Handy installiert werden. Und zwar auch auf diese Geräte, wo schon der interne Browser nicht mehr zufriedenstellend arbeitet, weil er zu aufgebläht ist, wird das hier recht gut und schnell arbeiten. Also ist wirklich flink. Ja, hat einen Incognito-Modus, unterstützt auch einen Adobe Flash Player, sofern er installiert ist. Natives JavaScript ebenfalls möglich, ist abschaltbar. Und auch einen Fullscreen-Modus bringt er mit. Ja, ich habe den, war schon auch mal App der Woche. Und jetzt mit dem Update, könnte ich glatt nochmal App der Woche machen. Mache ich natürlich nicht. Ja, erste Spezifikationen von einem Samsung Galaxy S5 sind aufgetaucht. Und das heißt, es wird jetzt gleich bald wieder so ein Hype geben, ja. Oh, das Galaxy S5, was wird das alles haben? Und bla bla, ja. Also zunächst mal heißt es, kommt mit einem 2560x1440 Pixel AMOLED Display mit 5 Zoll. Gut, Pixelverschwendung, aber wird dann auch eben die Pixel-Fetischisten mehr als befriedigen, hoffe ich. Ich hoffe, die kriegen das mit dem Amulett hin, dass die Falschfarben mal endlich weg sind. Wird sich wird man noch abwarten müssen. Ja, Android 4.4 soll eben drauf sein und ein Exynos 6 Prozessor mit 64 Bit Support. Ja, soll kommen. Und ob es dann wieder mit dem Snapdragon kommt, ja, wie schon mal, das weiß man nicht. Oder wieder nur auf bestimmten Märkten mit dem Exynos 6 kommt. Auch das steht in den Sternen. 16-Megapixel-Kamera soll es sein. Und ja, mehr weiß man eben noch nicht. Wollt's mal andeuten schon. Kommt man ja nicht dran vorbei. Ja, und was danach hängen bleibt von den Spezifikationen, das wird man sehen. Das wird in den nächsten Wochen sicherlich noch heiß diskutiert werden. Ja, und dann gibt's noch was Interessantes. Google hat die Firma Nest gekauft. Nest ist eine Firma, die ein weiterer Schritt zur Home-Vernetzung, zur Heimvernetzung bringt. Ja, war ja klar, ne? Nach Samsung, LG, jetzt zeigt Google, sie wollen da auf jeden Fall mithalten, indem sie jetzt Nest bauen. Nest ist zum Beispiel bekannt geworden durch ein spezielles Thermostat, das man hier steuern kann. Nicht nur einfach steuern kann mit einem Android-Gerät, sondern auch programmieren kann und eben an die entsprechenden Situationen auch automatisch anpassen lassen. Ja. Und diese Firma wurde jetzt gekauft. Man erwartet Großes, klar, aber mal sehen, was Google daraus macht. Aber es zeigt klar, dass auch Google natürlich hier interessiert ist, hier im nächsten Jahr was zumindest mal intern zu bewegen. Also nächstes Jahr, dieses Jahr 2014, wird bestimmt ein Jahr der Heimvernetzung werden. Die größere Firma, auch Arcus, ja, hat hier jetzt schon Lösungen vorgestellt auf der CES und das wird sicherlich das Jahr der Heimvernetzung werden. Vielleicht schafft es mindestens mal eine Firma, das wirklich vernünftig anzugehen. Ich gebe momentan immer noch LG und Samsung die größten Chancen für die normalen, sag ich mal, Elektrogeräte zu vernetzen, wie Waschmaschine, Kühlschrank und so weiter. Ja, es ist tatsächlich so. Arcos gebe ich gute Chancen, dass sie die Multimedia-Heimvernetzung in den Griff kriegt. Ob das dann, gerade bei Arcos natürlich fraglich, ob die Marktmacht haben, da das, auch wenn es vielleicht die beste Lösung ist, die tatsächlich auch als beste Lösung zu präsentieren und zu verkaufen. Mal sehen. Ja. Was haben wir noch? Beispielsweise ein, ja, wieder mal so ein Mini-Skandelchen, ja. Ich finde, das ist unglaublich. Das HTC One X Plus, ja, bleibt bei Android 4.2.2 hängen, wird nicht mehr upgedatet. Auch Sense 5 bleibt wohl das einzige, das neueste Sense, was es da so gibt. Und das ist auch wieder ein herber Schlag für viele Benutzer. Auch das One X ist davon betroffen. Und es wird ein herber Schlag für die Benutzer, diese Geräte, dass sie, obwohl das Gerät noch das Flaggschiff 2012 war, ja, schon 2013 also die 2013er Version als letztes bekommen. Ja, 4.2.2, das ist ja jetzt eigentlich schon veraltet. Das kommt jetzt für HTC One und One X Plus, beziehungsweise HTC One X und One X Plus, und das war's. Ja, Ende. Gut. Ich sag jetzt mal sonst nichts mehr dazu. Ich bin auch nicht mit einverstanden mit der Update-Politik von Google insgesamt, ja, in der letzten Zeit. Aber gut, ich lasse euch jetzt mal das da zu entscheiden, was ihr davon hält. Ja, Updates von LG gibt's hingegen auf Android 4.4 KitKat von den oder für die Geräte Optimus F3, F6, G-Pad 8.3. Gut, das ist natürlich nicht verwunderlich, das ist ja ein ganz neues Gerät. G-Pro Lite, Optimus F7, ja, Optimus L9, Optimus VU2, VU3 und G-Flex. Die alle werden eben Android 4.4 bekommen. Es ist also offiziell und damit können sich die Leute freuen. Für die Geräte, die jetzt nicht genannt wurden, da wird es da schon wieder ein bisschen anders aussehen. Und letztendlich weiß ich auch nicht, ob das besser ist als HTC, weil, wie gesagt, einige Geräte, die da genannt sind, die sind ja bei uns kaum draußen. Ja. Und deswegen, naja, weiß ich noch nicht, wie ich das einordnen soll. Aber auf jeden Fall ist es schon mal gut zu hören, dass es da jedenfalls das 4.4 KitKat gibt. Interessant war noch eine Meldung, HP will wohl ein 6 Zoll Phablet herausbringen mit einer Quad-Core CPU für nur $200. Das wäre mal was. Das könnte gut Konkurrenz machen zu dem Huawei Ascend Mate 2, wo ich schon mal davon gesprochen habe. Offenbar findet HP da Möglichkeiten. Oder denkt HP hätte da einen Markt, ja, finde ich auch ganz interessant. Also ehrlich gesagt, wenn das wirklich ein Phablet ist, mit voller Telefonfunktionalität, Tablet-Funktionalität, mit einem Quad-Core Marvel-Prozessor, 720p Screen und Dual-SIM-Support, also ich glaube, dann ist es für $200 gebucht als nächstes Tablet, ja, Phablet, Entschuldigung, ja. Das benutze ich dann nämlich als Telefon und als Tablet. Und das ist, also ich finde das sehr, sehr interessant, ja, klar, nicht jeder will natürlich mit einem 6-Zoll-Tablet herumlaufen, ja. Gut, ich meine, telefonieren tut man eh mit dem Headset dann, ich telefoniere eh nicht damit, aber ich brauche die Internetverbindung halt, und eben für Nottelefone, Telefonate, ja, also. Aber ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich schön, allerdings, Ist es noch nicht 100% sicher, dass es auch zum Beispiel auf dem europäischen Markt kommt. Hier wird jedenfalls im Artikel wird vermutet, dass es für Indien und China gedacht ist. Wenn das wirklich so wäre, fände ich das natürlich sehr, sehr schade, denn ich denke, auch bei uns gibt es Leute, die vielleicht so ein Phablet mit 6 Zoll hätten und einigermaßen guten Leistungsdaten, ja, aber eben trotzdem mit mehr als $200 berappen würden. Wenn nicht, ich sag's euch gleich, wenn nicht, dann tue ich das reimportieren aus Indien. Ja, das Ding will ich haben, ne? Falls, ich meine, das sind jetzt ursprüngliche Daten, also grundlegende Daten. Es kommt natürlich darauf an, ob da nicht noch irgendwo ein Haken ist, ja? Wenn da zum Beispiel der Hauptspeicher bei 512 Megabyte RAM ist, was ich mir nicht vorstellen kann, aber falls, ja, dann wäre das zum Beispiel nichts mehr. 1 GHz Quad-Core Marvel-Prozessor ist auch also unterste Grenze, was ich noch okay finde, ja? Aber dennoch würde ich das mal wagen dafür, für $200. Ja. Gut. Also ich finde es interessant. HP, vielleicht ist das ja auch ein Comeback im Android-Bereich. Ja, da hatten die ja in den letzten Modellen tierische Probleme damit. Ja, SwiftKey ist auch in der Beta-Version jetzt mit riesen neuen Funktionen bestückt worden, ja, man vermutet auch, dass die Beta nicht mehr lange auf sich warten lässt, bis die, also auch die offizielle Version ersetzt dann, unter anderem auch sehr wichtig, finde ich, ein neu designter Emoji UI, das integriert wird, ja, in die Tastatur, ganz wichtig aus dem Grund, weil zum Beispiel auch wenn ich es nicht mehr nutze, ja, viele Leute nutzen es, Hangout beispielsweise hat ja diese separaten Smileys und die sind in der Originaltastatur jetzt auch integriert bei KitKat. Wenn man SwiftKey nutzt, sind die nochmal separat wie früher im Hangout eingeblendet, ja. Tippt man also dort drauf, gibt's aber einiges an Verzögerung. Manchmal dauert es bei mir auch, und das auf dem Nexus 4, ja, 30 Sekunden maximal, also bis zu 30 Sekunden, bis die ganzen Smileys aufgebaut sind. Das ist nicht akzeptabel. Ja, wenn ich also am Tippen bin und will Smiley anfügen, dann kann ich keine 30 Sekunden warten, bis die Smileys aufgebaut sind, damit ich den Smiley auswählen kann. Dann hakelt es. Ja. Und ich denke, das hängt damit irgendwie zusammen. Und das weiß SwiftKey und bringt hier dann auch Verbesserungen raus. Auch weitere Performance-Verbesserungen und hier, wie die auch zugeben, Performance-Issues, also Probleme mit der Geschwindigkeit, ja, bei der Benutzung, werden hier angesprochen, ja, und abgestellt und auch hier, dass der RAM-Speicher zu viel RAM-Speicher verbraucht wird, auch das ist ein Problem. Manchmal ist die Tastatur über 40 Megabyte groß im Speicher. Das ist schon heftig, vor allem für Handys, die nicht ganz so viel Hauptspeicher haben. Beim Nexus 4 mit den 2 GB merke ich das jetzt nicht unbedingt so arg. Aber bei 1 GB, also auf meinem Galaxy Tab, kann ich das nicht mehr nutzen. Das ist einfach zu viel Ressourcen, die da verbraucht werden. Ja. Und auch das wird mal angegangen, das Problem. Ich hoffe, dass es bald auch eben released wird als normale Version, also als Hauptversion. Und es sind, wie gesagt, noch viele weitere Fehler beseitigt worden. Und ich denke, das ist ein großes Update und ich kann es kaum erwarten, bis da die offizielle Version kommt. Die Chrome-Datenkomprimierung, ja, da haben viele sehr lange drauf gewartet. Jetzt geht sie aus der Beta raus und fließt in die nächste stabile Chrome-Version für Android mit ein. Ja, was hat es damit auf sich? Und zwar, es werden damit quasi Daten komprimiert übertragen, wenn man so will, über einen Proxy von Google aufgerufen. Wenn man also eine Seite aufruft, dann ruft der Proxy von Google, also Proxy ist wohl nicht jetzt der richtige Ausdruck, aber um es einfacher jetzt mal da zu erklären, ja, ruft der Proxy praktisch die Webseite auf, speichert die zwischen und sendet die an euer Handy in komprimierter Form. Und das bedeutet für euch bis zu 50% weniger Traffic. Wenn ihr also auch zu denen gehört, die zum Beispiel nur ein paar hundert Megabytes an an Traffic frei haben in eurem Mobilfunkvertrag, dann wird euch das bestimmt sehr, sehr freuen, denn wenn ihr dann mit dem Chrome surft mit eurem Handy, dann verbraucht ihr bis zu 50% weniger von eurem Freivolumen durch das Surfen. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Sicherheitstechnisch gut ist es natürlich auch wieder mit dem Fragezeichen verbunden, ganz klar. Aber auf der anderen Seite stellt sich hier die Frage, wo da jetzt mehr Unsicherheit ist, ob jetzt die Google die Daten jetzt komprimiert auf ihren Server liegen hat oder so. Man könnte höchstens eben sagen, okay, dann weiß ja Google, wohin ich surfe, aber ehrlich gesagt, wenn man Chrome benutzt, weiß es Google bestimmt sowieso, ja, ich glaube, das ist auch sogar schon festgestellt worden, Google Chrome funktioniert nach Hause, ja, telefoniert nach Hause, Mensch, und da dürfte es dann eben eh kein Problem sein. Ja, also die Chrome-Benutzer wird es freuen, dass das möglich ist. In den Settings kann man dann diese Datenkompression aktivieren, ja, unter Bandwidth Management. Ja, dann kann man doch einiges an Datenübertragungskapazität sparen. Das ist gar nicht schlecht. Außerdem, natürlich, klar, die Geschwindigkeit wird dann natürlich auch deutlich erhöht, ja, weil die Daten dann auch schneller übertragen werden können. Auch das dürfte viele Nutzer freuen. Auch Chrome-Benutzer auf dem Desktop dürfte es freuen, jedenfalls wenn sie Windows oder Mac haben, dass Google Now jetzt tatsächlich integriert wird in den Google Chrome Browser. Leider ist offenbar die Linux-Version von Google Chrome mal wieder außen vor. Und man braucht eben tatsächlich den Chrome. Also es gibt noch keine Erweiterung für den Firefox beispielsweise. Google Now ist ein Dienst, der auf dem Handy stark und gern genutzt wird. Viele Leute wollen das nicht vermissen, ja. Und die Frage ist, wie viel Nutzen bringt das natürlich jetzt im Browser, den man stationär benutzt? Da muss man mal schauen. Ich denke, es wird sicherlich den einen oder anderen durchaus freuen, dass es jetzt möglich ist, im Browser dasselbe zu checken, ohne dass das Handy genommen werden muss, angeschaltet werden muss, ja, entsperrt werden muss und so weiter, wenn man eh schon am Computer sitzt. Ja. Denk mal, das wird sicherlich auch ganz gut ankommen. Warum auch nicht, ja. Dann Samsung Galaxy Tab 3 Lite. Ja, das war die ganze Zeit ein großes Fragezeichen, ein großes Gerücht. Jetzt ist es offiziell bestätigt. Es kommt raus. Das wird ein Low-End Tablet sein. Ja, und man schätzt, auch wenn es noch keine offiziellen Preise gibt, dass es bei etwa $150 angesiedelt ist, bestimmt nicht mehr als $200, also auch so wie dieses Phablet von HP. Die Frage ist, ob man mit dem auch telefonieren kann, ob da jetzt nur Wi-Fi drin ist zu dem Preis. Ich schätze mal so, dass das nur Wi-Fi-Verbindung hat und keine 3G oder LTE-Verbindung natürlich. Wenn ja, dann könnte man das natürlich auch so nutzen. Ja, das alte Galaxy Tab hat ja auch volle Telefonfunktionalität integriert und von daher ist es ja gar nicht mal schlecht. Hier muss man jetzt sagen, die Daten sind wirklich low end. Ein 1024x600 Pixel Display mit 7 Zoll. Da ist die Auflösung natürlich noch geringer als bei dem HP mit 720p Auflösung und 6 Zoll. Ja. Also da kann es eng werden, ja, für manche. Das sind 169 Pixel per Inch. Vielleicht werden da einige auch zu viele Verpixelungen sehen können. Ja. Mit einem 1,2 GHz Dual-Core Prozessor hingegen dürften, sag ich mal, dürfte die Zielgruppe bei dem Gerät zu dem Preis eigentlich keine Probleme haben. Das dürfte okay sein, denke ich mal. 1 GB Speicher, Hauptspeicher, okay, nicht mehr zeitgemäß, aber auch das, ja, da muss ich, man muss mal gucken, wie da bei diesem Modell das TouchWiz mit dem Speicher umgeht. Ja, also 1 GB könnte bei TouchWiz so ziemlich eng sein. 8 GB interner Speicher, unterste Grenze natürlich, aber ein Micro SD-Karten-Slot ist vorhanden. Die 2-Megapixel-Kamera, die hinten drauf ist, ist allenfalls noch eine Alibi-Kamera. Ja. Aber ich glaube, wie gesagt, beim Tablet ist es nicht ganz so schlimm. 3600 mAh Akku, da muss ich sagen, dürfte das schon okay sein, für den Tag über so durchzukommen. 8 Stunden Video soll man damit angucken können am Stück. Android 4.2 ist bei mir sehr unglücklich, dass ein neues Gerät, das jetzt gerade angekündigt wird, noch mit 4.2 angekündigt wird, ist eigentlich schon fast peinlich. Aber auch das dürfte eben mit dem Preis zusammenhängen, weil da eben nicht so viel Entwicklungsarbeit investiert werden soll. Also es, ich lese hier gerade, es soll eine Wi-Fi-Only-Version geben und eine 3G-Version. Also ich, na klar, die 3G-Version wird dann natürlich etwas teurer sein. Aber wenn man es dann als Telefon nutzen kann, wäre das für einige vielleicht noch eine Alternative zu dem HP-Phablet, weil das ja nur 6 Zoll ist. Wenn man dann mehr ein Tablet möchte als ein Handy, dann wäre dieses Samsung hier vielleicht auch interessant. Gut, also man können mal abwarten. Ich glaube auch 2014 wird das Jahr der günstigen Tablets und Smartphones werden. Nachdem jetzt technisch eigentlich erwartet wird, dass 2015 nichts mehr Weltbewegendes kommt, erstmal, ja. Also so von den Leistungsdaten her, es wird kein 4 GHz Snapdragon kommen, ja, und die meisten haben da nur kosmetische Beschönigungen für ihre neue Prozessorgeneration, ja. Die 64-Bit-Prozessoren, wie gesagt, da müssen erstmal Geräte kommen, die über 4 GB Hauptspeicher haben. Dann haben die 64-Bit-Prozessoren ein großes Argument. Aber das wird sicherlich noch bis 2015 dauern. Und deswegen denke ich auch, dass 2014 das Jahr sein wird, wo günstige und halbwegs gute Geräte auf den Markt kommen werden, um auch den Massenmarkt letztendlich abzugrasen. Ja, denn es gibt immer noch Leute, die eben schon gern so ein Tablet hätten oder ein Smartphone, aber die eben noch nicht bereit sind, so viel zu zahlen, aber trotzdem was Vernünftiges haben wollen und die 99 Euro Smartphones, die es eben jetzt gibt, dann doch sagen, ja, also das Display, was soll ich mit dem 3,2 Zoll Display und sieht ja aus, das ist nicht zeitgemäß, ja, wenn sie daneben dran die schönen, teuren sehen mit dem Display, wo man denkt, man guckt auf ein Blatt Papier, ja. Die wollen es auch haben, aber halt nicht so viel Geld zahlen. Und ich denke, dass jetzt dieses Jahr die Firmen die Möglichkeit haben, die Preise für die bestehende Technik, die man kaum noch verbessern muss im Prinzip, jetzt weiter zu senken. Goldgräber-Stimmung bei Samsung. Und ich glaube auch, das kann man durchaus berechtigt sagen, alles, was Samsung momentan anfasst, wird zu Gold. Zumindest im Handy- und Tablet-Bereich. In Korea hat jetzt Samsung alleine mit dem Galaxy Note 10 Millionen Exemplare verkauft. Nur in Korea. Das ist ein richtiger Hammer und zeigt, dass die Verkaufszahlen von den Samsung-Geräten doch sehr, sehr hoch sind in diesen Märkten. Weltweit hat sich übrigens das Galaxy Note oder die Notes, muss man sagen, die Modelle, ja, die verschiedenen, über 50 Millionen Mal verkauft. Was haben die Kritiker gesagt? Ein Handy mit so einem großen Display, das wird nichts. Ja, ich gebe es zu, ich habe selbst das auch gesagt, ja, weil als das erste 5 Zoll Note rauskam, das war wie ein Schock, als ich das zum ersten Mal in der Hand gehabt habe. Jetzt möchte ich es mir 5 Zoll zu klein, ich möchte oder es waren 5,5 Zoll, ich weiß nicht mehr genau. Und jetzt möchte ich ein größer als 6 Zoll Handy haben. Ja. Und ja, auch ich wurde Lüge gestraft, aber die Fachpresse, die sich so groß lustig gemacht hat über Samsung, das wird voll der Flop, ja, lach, lach. Also die sollten sich jetzt ganz schnell in die Ecke mal stellen und schämen eine Runde heulen, denn 50 Millionen Notes für das angebliche absolute Nischenprodukt für 2-3 Manager. Tja, muss halt sagen, auch normale Leute möchten ein großes Display haben mit Stift, mit dem man pixelgenaue Eingaben machen kann. Und aber auch gleichzeitig das so nutzen wie ein ganz normales, modernes Touchscreen-Handy. Ja. Die Rechnung ging auf und wie gesagt, momentan sowieso alles, was Samsung rausbringt, scheint hier in Gold aufgewogen zu werden. Nicht schlecht, aber auch hier die Warnung, wie ich es auch üblicherweise mache, das wird nicht immer so gehen, ja, das wird nicht immer so sein und irgendwann wird es dann auch einen Knacks geben, ja, und dann wird die große Panik ausbrechen, ne? Als Trost für die Leute, die sich jetzt grämen, weil andere Marken, die auch extrem gute Handys im Angebot haben, so stiefmütterlich auf dem Markt schon fast behandelt werden, ja, und das kann einem schon nerven, aber für die gibt's eben als Trost, das wird nicht immer so sein, dass Samsung alles weghaut, was auf dem Markt ist. Irgendwann wird's auch mal anders passieren und dann gibt's das große Gejammere bei Samsung. Ich hoffe nur, dass Firmen wie HTC noch die Kurve kriegen, denn geht's nämlich ziemlich übel. Ja, und ich habe ja, ich glaube, letztens schon was dazu gesagt, letzte Woche. Ich hoffe, da können die sich noch über Wasser halten, bis bessere Zeiten wiederkommen. Es gibt ein neues Telefon, das Geeks Phone Revolution. Und da gibt's jetzt erste Bilder, die wurden geleakt. Ja, wie man das so schön sagt heute, ja, geleakt, die haben geleckt, ja. Und das Revolution gibt's in schwarz-weiß, also ich meine nicht das Display, sondern das Telefon schwarz-weiß, ja, Design. Ein 4,7 Zoll IPS QHD Display, am 1,6 GHz Dual-Core Atom Prozessor von Intel. Also da muss man sagen, als Dual-Core dann ist relativ schnell noch, ja. Ein 2000 mAh Akku, ja, das weiß man also jetzt schon. Und das soll also auf zu einem sehr, sehr günstigen Preis verkauft werden. Auch hier wieder sehr günstiges wird da erwartet, ja. Und trotzdem soll es eben nicht als Low-End-Gerät, sondern eben schon Mid-Range beziehungsweise sogar schon an die High-End-Klasse angrenzen, ja, und gut, mal mit dem Intel Atom Z2560 Dual-Core mit 1,6 GHz kann man sicherlich davon sprechen, dass es schon an der High-End-Marke kratzt. Ja, leider weiß man hier auch nicht jetzt zum Beispiel, wie viel Hauptspeicher vorhanden ist, das wird sich noch zeigen. Allerdings, eine Besonderheit, ja, hat dieses Geeks Phone, was kein anderes Gerät hat, nämlich eine Dual-Boot-Funktion für Android und Firefox OS. Richtig, das Firefox OS. Und damit, und das finde ich fast interessanter als jetzt das Android, die Android-Funktionalität da drin, damit gibt es jetzt auch ein vernünftiges Firefox OS-Gerät. Das erste Firefox OS-Gerät, das herauskam, das war ja, das Display war grottig, viel zu klein, viel zu schlechte Qualität, die technischen Daten waren lachhaft. Ja, furchtbar. Und hier bekommt man jetzt ein durchaus passables Gerät, zumindest was die ersten technischen Daten vermuten lassen, aber mit der Möglichkeit Firefox zu nutzen. Und zusätzlich eben, wenn man dann sagt, naja gut, mit dem Firefox, da kann ich nicht alles machen, da hat man die Möglichkeit immerhin noch das Android zu nutzen. Ehrlich gesagt, ich würde mich da dann entscheiden, entweder würde ich das Firefox nutzen oder das Android. Ich würde da nicht rumbooten oder beides nutzen, ja, wollen, sondern ich würde mich da schon entscheiden. Aber immerhin, auch das wäre dann ein Grund, dann kann man sich entscheiden, ja. Wenn man sich das Firefox anguckt und sagt, um Himmels Willen, das kann man ja noch gar nicht richtig benutzen für den normalen Alltag. dann kann man immer noch auf das Android zurückschwenken, ja, und kann warten vielleicht, bis Firefox OS mit einem Update ja wesentlich besser geworden ist, ja. Oder man sagt eben, oh, mit dem Firefox komme ich zurecht, ich kann alles, was ich brauche, interessant. Und dann kann man eben das Handy als Firefox OS Handy benutzen. Ich finde es super gut. Sicherlich ein Handy, das man mal im Auge behalten muss. Da werden wir auch bestimmt noch einiges davon hören. Sobald es Ende Januar dann eben zur Auslieferung kommen sollte, wie es geplant ist, dann wird da das Internet bestimmt überschwemmt sein von Unboxing-Videos und ersten Hands-on-Videos. Da bin ich mal sehr, sehr drauf gespannt. Übrigens, ich habe vorhin schon mal die Android Update-Politik angesprochen, beziehungsweise von den einzelnen Herstellern. Und Android Central hat sich jetzt mal auch ausführlich mit dem Thema beschäftigt und dazu auch geäußert. Und ich finde, das sind schon ein paar sehr, sehr interessante Punkte drin. Im Prinzip ist es ja halt so, dass man durchaus die verschiedenen Firmen verstehen kann, dass sie eben nicht alles einfach so schnell rausbringen können, wie die Benutzer, die Hardcore-Benutzer das gerne hätten. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass diese Nutzer verprellt werden durch die schlimme Update-Politik, die es eben bei Android gibt. Und da können wir nicht, das können wir nicht schönreden. Ja? Ich hasse es zu sagen, aber was Updates bei Androids angeht, bei Android-Geräten, das ist wirklich ganz, ganz übel. Das jedes Mal werde ich wieder neu enttäuscht und jedes Mal bin ich stinkesauer, ja, wenn es wieder nicht so klappt, wie es klappen sollte. Und wie gesagt, ich hasse zu sagen, aber da muss man sagen, im iOS-Bereich, ja, Apple kriegt's hin. Natürlich, weil die alles unter Kontrolle haben, dass es nicht, was weiß ich, 100 Hersteller gibt mit dem Betriebssystem drauf, 100 verschiedene Geräte. Ja. Aber für den Benutzer ist es im Endeffekt egal. Und auch wenn die normalen Benutzer, ja, sag ich mal, relativ wenig nach Updates gucken, ja, den meisten ist es egal, wenn ein Update kommt. Manche sind sogar sauer, wenn auf einmal die Oberfläche anders aussieht nach dem Update, ja. Die sind richtig, richtig sauer. Aber trotzdem ist es eben so, dass vor allem Sicherheitsupdates, dass es einfach nicht sein kann, dass ja Hintertüren oder Sicherheitsprobleme monatelang ungepatcht bleiben, nur weil eben die entsprechenden Firmen das nicht hinbekommen mit dem Update. Und ehrlich gesagt, Google hätte wirklich zumindest für seine eigenen Geräte, ja, eben nicht den Weg gehen sollen. Ich bin ja absolut gegen sowas wie Keys und so gewesen die ganze Zeit, aber ich finde, Google hätte für seine eigenen Geräte, für die Nexus-Geräte vielleicht über eine Web-Oberfläche eine Update-Funktionalität machen können, bei der man das selbst manuell direkt sofort bei Erscheinen eben updaten kann. Und damit wären viele Leute schon gut beraten gewesen. Ja. Natürlich kann es Google nicht machen für Geräte, die jetzt zum Beispiel von HTC kommen. Obwohl, vielleicht könnten die dann das HTC-File hosten, ja, und eben über die Web-Oberfläche zur manuellen Installation anbieten. Nur da hätte man sich eben mit den Firmen einigen müssen. Das kann Google nicht auf eigene Faust machen. Ne? Und offenbar herrscht da halt eben wenig Verständnis bei den Firmen, die eben mal auf dem Massenmarkt schielen und sagen, gut, also wenn hier jetzt vielleicht 5 oder 10% von den Nutzern sich beschweren, dass es kein Update gibt, ja, und 90% von den Nutzern sagen, was Update, muss das sein, oder naja, egal. Dann, klar, überlegen sich natürlich die Firmen, den Aufwand da zu treiben. Ja, irgendwie ist mein Hals schon ganz wund von vielen Quatschen, ja, deswegen mache ich jetzt mal zum nächsten Thema. Letzte News-Nachricht, Deezer mit 12 Millionen Kunden, ja, plant ein Geschäft mit Samsung, ja, habt diese Schlagzeile gesehen. Also Deezer will offenbar einen Deal abschließen mit Samsung. Und das wäre natürlich eine große Sache, klar, wenn zum Beispiel dieser eben standardmäßig vorinstalliert wäre bei Samsung, das würde natürlich dazu führen, dass jeder potenzielle Samsung-Nutzer in Verführung gebracht wird, ja, in Versuchung gebracht wird, hier dieser zu nutzen. Ja. Gut, ich finde dieser ja sehr gut, ihr wisst das, ne? Aber was ich hier in dem Artikel so beiläufig eben jetzt herausgefunden habe, dieser hat tatsächlich schon 12 Millionen Abonnenten, 12 Millionen zahlende Kunden. Das ist meiner Meinung nach bemerkenswert, wenn man mal bedenkt, dass es dieser in den USA noch gar nicht gibt. Denn also Leute in den USA können dieser noch nicht abonnieren. Ja? Ist nämlich im Gegensatz zu anderen Firmen aus den USA hier festgelegt auf den europäischen Markt und hier bringt eben den Nutzern in Europa die größte Musikauswahl von allen Streamingdiensten, die es momentan gibt. Boom. Ja. Das wissen die wenigsten, aber ich habe schon mal gesagt, dieser hat die meisten Songs in ihrem Shop. Da kann es kein Spotify mithalten, da kann kein Google Play Music All Access mithalten. Ja. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert. Aber trotzdem, 12 Millionen Benutzer, zahlende Benutzer, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ganz klar. Das war eine Überraschung für mich. So, dann komme ich mal zu den zu der Community. Weil wir gerade eben Spotify schon mal erwähnt haben. Auch wenn die nicht so ein großes Musikangebot haben wie dieser, sind die natürlich sehr, sehr beliebt. Und jetzt hat Spotify einen neuen Coup hier gemacht. Stefan hat mir das geschickt hier bei den Community News. Kein Zeitlimit mehr für die Gratis-Nutzer. Ist das nicht der Hammer? Ab sofort kann man ohne Begrenzung gratis Musik hören bei Spotify. Und ich denke, das wird viele sehr, sehr freuen. Es gibt natürlich einige Einschränkungen, ganz klar. Einschränkungen, die es auch vorher schon gab, aber keine Einschränkungen mehr über die Dauer des Hörens, ja. Der Premium-Zugang beinhaltet natürlich noch mehr, zum Beispiel bessere Klangqualität, ja, und Nutzung des Smartphones. Ja. Also in dem Ausmaß hier, ja, mit der besseren Klangqualität. Aber dass es eben jetzt auch verfügbar ist, kostenlos über also ohne Begrenzung. Vorher hat man nur einige Stunden Musik hören können, ja. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Finanziert wird das Ganze natürlich durch Werbung. Spotify hat genug Nutzer offenbar, um das jetzt auch über die Werbung alleine zu finanzieren. Im Dezember waren es 24 Millionen aktive Nutzer, also genau doppelt so viel. Entschuldigung, 24 Millionen aktive Nutzer, aber 6 Millionen Abonnenten. Damit haben sie nur die Hälfte der Abonnenten, ja, von dieser. Da man aber bei dieser schon die ganze Zeit zwar auch kostenlos Musik hören konnte über das Web, aber nur sehr eingeschränkt ist, noch stärker eingeschränkt war, hat eben offenbar dieser mehr Abonnenten. Also doppelt so viele Abonnenten, aber wahrscheinlich extrem viel weniger aktive Nutzer. Das heißt, hier 24 Millionen aktive Nutzer bei Spotify und dementsprechend dürften da dann eben 18 Millionen, wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, die Nutzer sein, die kostenlos bei Spotify hören. Und bei dieser werden es da also wirklich wesentlich weniger sein. Ja. Gut, und offenbar hat da eben natürlich klar Spotify gesehen, gut, wir haben 24 Millionen Nutzer insgesamt, ja. Nur 6 Millionen davon sind Abonnenten. Ja, dann ist doch klar, dann müssen wir uns aufs Werbemodell verstärken und naja, dann können die natürlich den Firmen sagen, hier mit 18 Millionen Nutzer, die können eure Werbung hören und dann können die auch mehr verlangen, entsprechend können sie dann wieder das mehr finanzieren, die Lizenzen und somit lockert sich das auf, ja. Also wen Werbung nicht stört, der kann eben bei Spotify hier jetzt kostenlos Musik hören, ist doch cool, oder? Nicht schlecht. Ja. Dann haben wir noch eine Zuschrift, dann gucken wir auch nochmal von Stefan, genau, ebenfalls wegen dem Blackphone, ich habe das ja in den Themen schon mal angesprochen, ja. Das Crypto-Android vom PGP-Erfinder Und da gibt's noch einen Artikel, der hier verlinkt ist, dann von golem.de. In Deutsch kann man sich auch nochmal angucken, um weitere Informationen darüber zu bekommen. Ja, und dann gab's einen riesen Artikel, ebenfalls der Stefan. Stefan, die Woche ja sehr viel gepostet, danke, danke. auf den Seiten von Android, ja, und zwar wegen dem Media-Server und oder dem Medieneintrag in dem, wenn man da guckt, ja, beim Batterieverbrauch, dass diese Tasks auch für einen sehr hohen Akkuverbrauch sorgen und woran das liegt und wie man das unter Umständen ändern kann, das findet ihr in dem verlinkten Artikel, ganz wichtig. Und ja, mich freut's, dass ich das einst mal wieder ganz klar gesagt wurde, das, was ich schon immer gesagt habe. Installiert keinen Taskkiller. Keinen Taskkiller. Ihr macht euer Android-Handy komplett durcheinander. Ihr macht schlimmer, als es ist. Keinen Taskkiller. Android macht es automatisch und zwar richtig. Euer Taskkiller macht's falsch. Und dann kommt nämlich sowas zustande. Ja. Wenn ihr denkt, oh, der böse Media-Server-Prozess, den muss ich beenden, dann werdet ihr immer Probleme damit haben. Warum das so ist, ist super gut in dem Artikel erklärt und das solltet ihr dann unbedingt mal durchlesen. Ja, jetzt komme ich zum letzten Punkt, zur App der Woche. Und diesmal habe ich wirklich ich habe überlegt, ob ich das überhaupt nehmen soll, weil es ist wirklich für nur sehr wenige Nutzer ein Nischenprodukt oder eine Nischen-App. Erstmal müssen wir eingrenzen Geocacher, dann müssen wir eingrenzen Geocacher, die Geocretis locken. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was ein Geocret ist, ja, dann, tja, war's das schon mit der App der Woche leider. Für alle anderen, die jetzt sagen, was Geocrets, Wahnsinn, Wahnsinn. Es gibt jetzt einen Geocreti-Locker und der hat's bei mir als App der Woche geschafft, aus einem ganz einfachen Grund, weil es nicht nur der beste, sondern nur der einzige Geocreti-Locker ist für Android, der es jetzt endlich ermöglicht, nach langem Hin und Her, diese Geocrets komfortabel zu locken. Und zwar mit Location-based, also mit Koordinaten, die direkt vor Ort erkannt werden, die ihr einbuchen könnt in Caches, in Geocaches, die ihr aber auch eben dann ausbuchen könnt treffen könnt, ja, so heißt es. Die Oberfläche, vor allem die Hauptauswahl, lässt zwar optisch sehr zu wünschen übrig, da das hat mit Android Design nichts gemeinsam, von daher, tja, ist das vielleicht nur ein Kritikpunkt, aber das ist etwas für die späteren Versionen. Man muss bedenken, dass diese Version sehr, sehr früh ist, eine sehr frühe Version. Und dafür muss ich sagen, hat der Entwickler wirklich sehr viel gebracht mit der Funktionalität. Es funktioniert nämlich seit der ersten Version, die veröffentlicht wurde. Und das richtig gut. Ihr könnt euch zusätzlich auch mit eurem opencaching.de-Account zum Beispiel einloggen und könnt dann nämlich auch ganz, ganz einfach Geocrets in Open Caching Geocaches locken. Ja. Also ganz, ganz toll für jeden Geocacher, der mit Geocrets was zu tun hat. Nehmt's mal. Wenn ihr noch nichts mit Geocrets zu tun habt, guckt euch das mal an. Damit ist es sehr, sehr einfach, Geocrets zu locken. Es gibt mittlerweile wirklich ganz, ganz tolle Geocrets, ja. Und wäre doch schade, wenn ihr da diese Trackables, ja, verpassen würdet, nur weil ihr die nicht locken wollt. Ihr müsst euch eigentlich noch nicht mal melden bei Geocret, aber es ist natürlich zu empfehlen, ja, das zu tun. Also ein ganz einfacher Grund, wenn ihr ein Geocret mitnimmt und legt den irgendwo in den Cache rein, ja, dann müsst ihr euch aber auch die Tracking-Nummer aufschreiben, sonst habt ihr die ja nicht mehr. Es ist nämlich nicht so wie bei zum Beispiel bei Geocaching.com, wenn man dort Trackables lockt, dann hat man die ja gespeichert in seinem Geocaching.com-Account und dann legt man die irgendwo rein. Da braucht man sich das nicht zu notieren, diese Tracking-Nummer, sondern die ist ja noch gespeichert und man kann die einfach ablegen. Das geht auch bei Geocreti, geocredit.org, aber nur, wenn ihr eben auch einen Account habt bei geocredit.org. Gut. Also gut, dann tut mir leid für die Leute, die jetzt da nur Bahnhof verstanden haben. Ja, nächste Woche gibt's wieder was für mehr von euch, denke ich, hoffe ich. Aber es muss es sein. Ja, damit sind wir am Ende vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritiken habt oder Themenvorschläge, nur her damit. Die Google Plus Community findet ihr einfach unter Google Plus, wenn ihr oben Uncast eingibt und dann unten die Community auswählt. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. GBG Key findet ihr auf der Seite, sehr zu empfehlen. Die Seite findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Und bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com, ihr kennt das schon. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!